WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt aber 2 Minuten Verspätung, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Uwe und Uwe ist 53. Guten Morgen, Uwe. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo. So, um was geht's? Ja, also bei mir geht's eigentlich darum, dass ich bis zum Sommer meinen Vater gepflegt habe, bei mir zu Hause. Und er ist dann verstorben hier. Er wollte also nicht ins Pflegeheim und er wollte auch nicht mehr ins Krankenhaus. Mhm. Jetzt muss ich sagen, zu den 3,5 Jahren kam noch vorher ein Jahr dazu, dass ich meine Mutter ja noch gepflegt habe, auch noch. Die also auch an Altersdemenz erkrankt ist, bloß die mussten wir dann leider ins Pflegeheim geben, weil es nicht mehr ging, die Pflege hier zu Hause. Und ist die Mutter auch verstorben? Nein, aber sie ist eben in einem solchen Zustand mittlerweile, dass sie mich also nicht mehr erkennt. Und dass auch der Kontakt in der Zeit, in der ich meinen Vater hier gepflegt habe, halt auch, ja, ich habe ihn ziemlich runtergedreht, muss ich sagen, weil auch der Kontakt zu meiner Mutter oder das Verhältnis zu meiner Mutter nicht so in den letzten Jahren das Beste gewesen ist. Welche Erkrankung hatte dein Vater? Mein Vater er ist 90 Jahre alt geworden, das ist die eine Sache jetzt. Mhm. Ne? Das andere ist, er ist eben auch an Alzheimer erkrankt, ne? Aber nicht an dieser Form, dass er mich nämlich erkannt hat. Es gab so zwischendurch Phasen, da hat er mich nicht erkannt. Da hat er mich für seinen Bruder gehalten und alles Mögliche. Ne? Aber er war halt friedlich. Ne? Mein Vater war ein ganz, ganz lieber Mensch. Ne? Ja, dennoch stelle ich es mir sehr anstrengend und beanspruchend vor, was du jetzt hinter dir hast. Ja, gut. Ich meine, ich bin Krankenpfleger vom Beruf. Mhm. Und viele haben immer gesagt, ach ja, du bist ja Krankenpfleger und du kannst das ja. Und ja, es ist die eine Sache, wenn man fremde Menschen pflegt. Natürlich. Auch wenn man fremde Menschen bis zum Tod pflegt. Das sind Menschen, da hat man nicht so den Bezug zu. Konntest du denn überhaupt deinem Beruf nachgehen? Nein. Ich musste aufhören. Wie gesagt, ich habe auch meinen ganzen Freundes- und Bekannteskreis musste ich aufgeben dann. Weil du rund um die Uhr für den Vater quasi da sein musstest. Ja, 24 Stunden. Ja, ich habe keine Geschwister. Ich habe zwar noch 2 Töchter, 2 wunderbare Mädchen, die mich auch unterstützt haben, soweit wie es ging. Aber die Große hat Abitur gemacht. Und die Kleine geht halt auch zur Schule und da kann man die Kinder nicht, geht halt nicht. Also wohnen denn die Töchter auch noch bei dir mit? Nein, aber die wohnen nicht weit weg hier von mir. Und du hast keine Partnerin? Nein, ich hätte, das Ganze ist passiert so im Oktober 2010 und ich habe eine Frau kennengelernt, eigentlich eine alte Kollegin aus dem Krankenhaus. Und das wäre vielleicht, hätte vielleicht was geben können, aber dann ist das halt passiert. Mit dem Vater? Und mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Und dann muss ich das aufgeben, weil wie soll ich das machen? Ich konnte nicht mehr weg. Aber das heißt, dass du jetzt seit Sommer, nachdem dein Vater verstorben ist, alleine bin. Alleine bist und völlig in der Luft hängst. Ja. Bist du denn jetzt wieder in deinem Beruf? Nein. Warum nicht? Nein. Erstmal ist es so, dass ich muss noch sagen, ich habe 4 Bandscheibenvorfälle gehabt durch meinen Beruf. Und da ist es sehr schwer, wieder Anschluss zu finden überhaupt. Glaube ich, ja. Ich habe in der häuslichen Pflege gearbeitet. Und wenn du da ankommst und sagst, du hast 4 Bandscheibenvorfälle gehabt, dann sagen die alle schon, Dankeschön. Dann ist es auch mein Alter mit 53. Da findest du nicht mehr so leicht noch irgendwas. Dann bin ich auch krank geschrieben halt immer noch, eben durch die ganze Sache, ne? Weil ich eben auch Medikamente bekommen habe, ne? Auch Psychopharmaka bekommen habe. Fühlst du dich denn sehr einsam im Moment? Ja, sicher. Ja. Klar. Was tust du denn, um aus dieser Isolation herauszukommen? Ja. Ich habe gestern Abend noch mit meiner Tochter gesprochen und ihr sagt, such dir doch irgendwas. Und ich sage, ja, was soll ich mir suchen? Ich würde gerne wieder meinen Sport machen. Bloß das kann ich halt einfach nicht mehr. Durch meinen Rücken, ne? Das geht nicht mehr. Und es ist immer, wenn ich Ansätze mache, ja, dann bin ich wieder in diesem Loch. Ich muss sagen, mein Hauptproblem sind meine Albträume, die ich habe, ne? Und die sind fast jede Nacht da. Was glaubst du, woher die Albträume kommen? Ja, also der Arzt, der sagt, das ist halt eben, dass ich meine Trauer nicht verarbeitet habe. Bloß hier. Wobei, wenn es sich um die Trauer des Vaters handelt, die kannst du ja auch noch nicht verarbeitet haben. Er ist ja mal gerade erst ein paar Monate tot. Ja, ja, ja, ja. Aber Hilfe zu finden ist ganz schwierig überhaupt. Also, dass du hier irgendwie psychotherapeutische Hilfe findest, die sind so ausgebucht. Ne, ja, aber du könntest auch zum Beispiel in eine Trauergruppe gehen. Ja. Wenn du wohnst du in einer Stadt oder auf dem Land? Ja, ja, ja. Du wohnst in einer Stadt. Ja, wo ist wohl? In Düsseldorf kann ich ja sagen. Achso, ja, okay. Dann, auf jeden Fall gucken wir da gleich mal nach für dich und werden dir da was in die Hand geben. Ja, das ist ja auch schon mal ein ganz guter Schritt wieder ins Leben, nämlich zu anderen Menschen. Die haben alle auch ein Trauerfall hinter sich. Man lernt neue Leute kennen. Vielleicht entstehen da auch private Kontakte. Es wäre zumindest ein Versuch wert. Das wäre ein Versuch wert, ja. Ich glaube wirklich, dass du das jetzt peu à peu machen musst. Ja. Und wenn es auch sehr schwer fällt, du bist so viele Jahre jetzt raus aus dem Geschehen, gibt es denn keine Freundschaft, an die man wieder anknüpfen könnte von damals? Wenig, ganz wenig. Weil du enttäuscht bist von den Leuten? Einmal das natürlich auch, aber ich meine, ich kann den Leuten nicht immer die Schuld geben, ne? Weil es ist nicht ihre Schuld. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass das von heute auf morgen passiert ist, ne? Wenn du dann jemandem erklärst, du kannst halt nicht mehr weg. Mhm. Ja, oder wenn du dann mal jemanden hier einlädst, so, und die sehen das dann. Was da los ist. Dann laufen sie alle weg. Mhm. Dann will plötzlich keiner mehr beim Tier zu tun. Das glaube ich. Und wenn du das zweite oder dritte Mal absagst, das vierte Mal ruft dich keiner mehr an. Und wenn ich jetzt ankomme, ne, und sage dann, hallo, hier bin ich wieder, und ach, da ist er wieder, ne? Jetzt ist Papa tot und jetzt meldet er sich wieder, ne, so ungefähr, ne? Trotzdem würde ich es vielleicht bei der einen oder anderen Person, die du noch einigermaßen nett in Erinnerung hast, würde ich das schon versuchen. Ich glaube, du musst jetzt ganz viele kleine Versuche machen und gleich einkalkulieren, dass es viele Rückfälle gibt. Aber nur indem du agierst, kannst du irgendetwas bewirken. Du hast gerade das Stichwort Trauerbewältigung gesagt. Wir haben da gar nicht drüber gesprochen, gerade am Anfang. Ja. Wie ist denn dein Vater im Sommer gestorben? Er ist eigentlich ruhig eingeschlafen, muss ich sagen. Gott sei Dank. Also er hat nicht gelitten. Mhm. Ja, ich habe das vorhin deinem Kollegen gesagt, das war in der Nacht, als das Halbfinale war. Mhm. Und ich habe hier immer gesessen und immer gehorcht, ne? Und bin dann halt ins Schlafzimmer reingegangen und danach dann da, und ich habe nur gesehen, ich weiß, wie das ist, Menschen sterben, durch meinen Beruf halt, ne? Wie das ist. Und in das Gesicht und die Atmung, und dann hatte er, was der ganze Körper war, war so voller kleiner Schweißperlen, ne? Und ich hatte nur dass ich ihm nur gesagt habe, nein, bitte nicht jetzt nicht, ne? Und dann auf einmal, dann hat er aufgehört zu atmen, einfach, ne? Einfach so. Mhm. Ne? Ich konnte nicht mehr mit ihm reden oder irgendwas. Es war auch in den letzten Tagen, er wollte auch nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Mhm. Und ich hätte ihn vielleicht auch mal zwangsweise ins Krankenhaus bringen sollen. Er wollte nicht ins Krankenhaus. Nein, das hättest du es auch nicht machen dürfen. Und ich habe gesagt, ich hab mir hinterher Vorwürfe gemacht, aber dann habe ich hinterher gedacht, gut, dann wären es vielleicht noch 2-3 Wochen gewesen und dann wäre er sowieso verstorben. Ja, Uwe, du bist doch vom Fach. Das wäre doch Quälerei für den Mann gewesen. Ja. Und du hast ihm seinen Wunsch erfüllt, dass er zu Hause gestorben ist, in deiner Nähe. Was will man mehr? Also, nein, da darf man sich keine Vorwürfe machen. Ja, aber weißt du, das Schlimmste ist ja dann hinterher auch, wo ist denn Notarzt, dann kommt die Polizei. Ne? Dann kommt die Kripo. Ne? Dann wird er erstmal, ist er natürlich ein Todes gestorben, Hab ich da irgendwie irgendwas gemacht, ne? Und dann hast du auch immer das ganze Haus voller Polizei. Ne? Kommt in so einem Fall, der Sohn pflegt den Vater und der Vater stirbt, kommt dann immer die Kripo? Ja. Das heißt, also wenn jemand zu Hause stirbt. Das ist eine furchtbare Situation, weil ich ja die Notärztin oder den Notarzt noch angerufen habe, im Augenblick, dann kommen die stellen den Tod fest und die können ja in dem Augenblick nicht nachvollziehen, was passiert ist. Ne? Und dann kommt erstmal nochmal die Schutzpolizei, bis dann die Kripo-Zeit hat und dann kommen dann zwei Kriminalbeamte. Und ich kenne das von der häuslichen Pflege her. Ne? Aber also die können das doch nicht feststellen, ob eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja doch, die können schon gucken, ob da irgendwie blaue Flecken sind oder immer. Naja, und dann gibt es natürlich, hinterher geht er in die Rechtsmedizin, das ist natürlich dann auch klar. Ne? Dann ich hatte Gott sei Dank noch Unterlagen hier im Krankenhaus, ne? Und also wo man das nachvollziehen konnte. Und die wussten, die haben ja auch gesehen, in welchem Zustand er war, in seinem Alter alles auch, ne? Aber ich, dann sitzt du. Ich habe das ja gerade schon gesagt, ich bin wirklich erstaunt, das habe ich so noch nicht gehört, dass wenn jemand zu Hause stirbt, dass dann gleich die Kripo kommt. Das ist so. Also das kennst du aus der häuslichen Pflege? Ja, das kenne ich. Das ist eigentlich, das ist jetzt nichts gegen mich oder gegen denjenigen. Es ist einfach halt so, ne? Bloß eben auch bei so einem alten und so kranken Menschen. Ja. Ich hätte ihn ja umbringen können auch. Ja, hätte natürlich. Hätte er sein können. Das weiß ich, dass er ein riesengroßes Erbe hat, ne? Und so und alles. Ne? Wie lange dauerte das denn, bis dann all die vielen Menschen endlich weg waren? Stunden doch schon. Stunden. Ach, das ist ja schrecklich. Ist und dann sitzt du dann da. Ach, grauenhaft. Und dann sitzt du da, ne? Ja. Also Uwe, erstmal auch nochmal großen Respekt, dass du das gemacht hast, dass du dann, dass du dein ganzes Leben quasi unterbrochen hast für deinen Papa. Das ist schon eine große Leistung, finde ich schon toll. Und dass du jetzt noch in der Trauer bist nach ein paar Monaten, ist ja auch völlig normal. Es ist, auch wenn dein Vater so alt war, es ist dein Vater, der gestorben ist, den du nicht mehr hast. Ja. Und das spielt irgendwann das Alter auch gar keine Rolle mehr. Es geht jetzt darum, dass du wieder mehr ins Leben reingenommen wirst. Ja. Jetzt werden wir dich mal anrufen und gucken mal erstmal wegen der Trauergruppe. Vielleicht hat die Sabine, die meine Psychologin heute Nacht auch zugehört hat, vielleicht auch noch eine andere Idee. Ja. Du wohnst in einer großen Stadt und vielleicht gibt es da einiges. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke. Soll ich auflegen oder? Ja, du legst bitte auf und die Sabine meldet sich gleich. Ja, alles klar. Ich bedanke mich recht. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Marie. Marie ist 53, auch 53. Guten Morgen, Marie. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Marie. Hallo. Liebe Marie, um was geht's bei dir? Ja, mein Thema hätte besser gepasst zu letzter Woche Mittwoch, aber ist ja egal. Geständnisse. Ja, genau. Ja. Ja, erzähl mal. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, meine Tochter weiß nicht, dass ihr, also sie weiß nicht, dass mein, also dass ihr Papa nicht der biologische Papa ist. Wer ist denn der biologische Papa? Bitte? Ich sag, wer ist denn der biologische Vater? Ja, das, wer das ist. Also ich will keinen Namen hören, sondern erklär mir die Zusammenhänge. Ja, okay. Also ich war damals 18 und dann bin ich das erste Mal von zu Hause weg. Ich habe eine Umschulung gemacht und das war eine andere Stadt. Aber ich hatte schon meinen jetzigen Mann kennengelernt. Weil wir waren auch ein Jahr zusammen. Und wo ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich jemanden anders kennengelernt. Und da war ich mit denen zusammen. Und ich bin ja nur am Wochenende nach Hause gefahren. Ja, und da bin ich halt schwanger geworden und ich wusste nicht dann, von wem das Kind war. Aber du warst dann, habe ich das nicht ganz kapiert, auch mit deinem Partner noch zusammen und bist dem quasi fremdgegangen im Klartext. Genau. Ja. Und da konnte man nicht herauskriegen, wer nun der Vater war, weil du mit beiden nicht verhütet hast. Genau. Bist du denn sicher, dass sie nicht das Kind deines Partners ist? Na gut, ich würde mal sagen, 100%ig bin ich mir nicht sicher. Aber wie viel Prozent? Naja, ich tendiere schon mehr, so 70%. Ja, was gibt dir denn die Ahnung, dass sie einen anderen Vater hat? Ja, das Aussehen. Irgendwann, also am Anfang war es natürlich schwierig. Also als Kleinkind und als Baby kann man das natürlich noch nicht so sehen. Da vielleicht wollte ich es auch nicht richtig sehen. Kann sein. War das auch mehr so ein Wunschdenken? Ja, sieht doch, hab immer mehr Ähnlichkeiten mit meinem jetzigen Partner. Also wir haben auch geheiratet später. Du bist mit ihm immer noch zusammen heute. Erkannt. Ja, wir sind bis heute noch zusammen. Schon über 30 Jahre. Du hast aber deinem Mann nie von dieser Affäre erzählt. Ich habe ihm das erzählt. Doch, du hast ihm das nach erzählt? Also da, wo ich dann schwanger war. Dann habe ich ihm das erzählt. Das heißt, er hat das Kind großgezogen. Ja. Auch mit der Vorstellung, vielleicht ist es gar nicht mein Kind. Ja, genau. Hat das irgendetwas verändert an seiner Vaterliebe? Ich denke nicht, aber er hat vielleicht manchmal, ich denke mal, er hat nicht immer offen darüber geredet mit mir. Aber er war herzlich zu dem Kind? Das schon. Ja, aber in gewissen Situationen, naja, wenn bei uns mal, es gibt ja nach 30 Jahren, über 30 Jahren gibt es immer Höhen und Tiefen in einer Ehe. Mhm. Und wenn es manchmal, so eine große Auseinandersetzung gab, dann hat er schon mal das erwähnt. Wie hat er das oder erwähnt? Oder mir vorgeworfen. Aber ich habe ihm das damals ja gesagt, ich wollte nicht, dass er deswegen mit mir bleibt, nur weil ich jetzt ein Kind kriege. Mhm. Eventuell könnte auch von ihm sein oder nicht. Ich wollte das nicht, weil wir waren beide noch sehr jung. Mhm. Und das Leben stand ihn auch noch weit. Aber es ist völlig okay. Habe ich gar nicht richtig ausdrücken, weil ich höre deine Sendung schon seit über 14 Jahren. Ich habe oft habe ich gedacht, bei dir mal anzurufen, über dieses Thema zu reden. Aber ich habe mich nicht getraut, weil meine Töchter auch die Sendung hören von dir. Also es gibt noch mehrere Kinder. Ja, ich habe noch eine zweite Tochter. Mhm. Was ich gerade fragen wollte, wie hat denn dein jetziger Ehemann damals reagiert, als du gesagt hast, ich bin da mal ausgeschert mit einem anderen? Und vielleicht ist die Schwangerschaft darauf zurückzuführen. Naja, erfreut war er nicht, da ich ihn betrogen hatte. Mhm. Ja, wohl klar. Und ja gut, er hat natürlich dann auch gezweifelt, ob da er doch der Vater wäre dann. Und das ist ja verrückt. Er würde mich lieben und... Das ganze Leben, diese Ungewissheit. Vielleicht nicht. Aber er wollte auch keinen Vaterschaftstest machen. Mhm. Er hat auch meine Tochter anerkannt, weil wir waren noch nicht verheiratet. Mhm. Wir haben später geheiratet. Mhm. Nach meiner zweiten Tochter haben wir erst geheiratet. Weiß denn dieser vielleicht Vater... Der weiß auch davon. Hast du mit dem irgendwie später mal Kontakt gehabt? Nur kurz nach der Geburt habe ich ihm mal ein Bild geschickt, weil ich ihn auch fragen wollte, was er meint. Mhm. Und was meinte er? Das könnte man ja so nicht sagen dann halt. Mhm. So, jetzt hast du gerade was ganz Interessantes gesagt. Deine Töchter hören auch oft unsere Sendung. Ja. Da ist ja klar, was jetzt gerade passiert ist. Dann wird diese Tochter, um die es geht, jetzt das erfahren haben, was sie so lange nicht wusste. Ja, aber es kann ja jemand anders sein. Naja gut, aber sie werden dich an der Stimme schon erkennen, deine Töchter. Das kann ja schon passieren. Das könnte passieren, ja. Ist dir das sogar ein bisschen recht, wenn das jetzt endlich mal rauskäme? Deswegen rufe ich an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich meiner Tochter irgendwann sagen soll, aber wann? Wer weiß das denn überhaupt? Dein Mann weiß es, der andere vielleicht, Vater weiß es. Wer weiß es noch? Meine Schwester weiß. Ich habe es damals, ich musste mich jemandem anvertrauen, weil ich damit alleine halt nicht zurechtgekommen bin. Okay, die Schwester noch. Und wer noch? Ja, mein Mann hat es natürlich auch irgendeinen von Geschwistern auch erzählt. So, da sind jetzt schon eine ganze Menge Menschen. Jetzt wissen mehrere Menschen, wissen mehrere Menschen. Und jetzt erzählst du es mir. Ja. Das heißt, jetzt finde ich, Marie, dass du spätestens nach unserem Gespräch musst du mit deiner Tochter reden. Finde ich. Wer weiß, wie der Zufall so will und sie hört uns heute oder irgendjemand, der dich erkannt hat, erzählt es deiner Tochter. Ja, und diese Gedanken... mit diesen Gedanken spiele ich ja schon länger, dass dann irgendwann sie es vielleicht erfährt und dann von ganz jemand anders. Und das ist immer schlimm. Es ist immer besser, wenn man so eine Nachricht von der engsten Person, von dir erfährt und nicht irgendwie um 1000 Ecken von irgendjemandem. Nein, du musst jetzt mit deiner Tochter sprechen. Und dann muss deine Tochter, wie alt ist sie jetzt mittlerweile? Meine Tochter ist über 30. Ja, so. Da muss sie entscheiden, ob sie weiter forschen will. Oder ob sie sagt, naja, ich nehme die Dinge so, wie sie sind und der Papa ist mein Papa und schwamm drüber. Kann ja auch sein. Ja. Aber dann ist dieses große Geheimnis, was in der Familie liegt, ist endlich gelüftet und vom Tisch. Und das ist für dich, glaube ich, auch eine Erleichterung. Ja. Bin ich ganz überzeugt von, dass du das tun musst? Ja, ich bin der Meinung, sollte jeder doch erfahren, wer Ja, genau, gut. Genau. Ich hätte es vielleicht, habe nicht so oft in der Lage versetzt und habe drüber nachgedacht. Ja, ich hätte dann auch gerne gewusst, jetzt. Ja, aber ja gut, was soll man, die Mutter weiß man immer und der Vater weiß man nie. Es gibt da ja so einen Spruch. Genau. Vor allen Dingen auch, weil so viel, doch einige Menschen darum wissen. Du weißt wiederum nicht, wem. Ja, aber die wissen ja auch nicht genau. Mein Mann hat ja damals auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich dann der Vater bin. Das ist schon klar, aber überhaupt, dass so ein Verdacht im Raum steht, wissen mehrere Menschen. Ja. Und deshalb muss deine Tochter das jetzt auch wissen. Und dann kann sie für sich entscheiden, wie sie damit umgeht. Sag es ihr. Sprich so schnell. Ich habe aber nur Angst. Ich weiß nicht, dass er dann mir so böse ist, weil ich das nie gesagt habe, oder. Marie, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als es zu sagen. Ja, oder dass mein Mann dann mit mir böse, warum ich das jetzt nach so vielen Jahren doch meiner Tochter das erzähle. Ja gut, das kannst du das nicht mit ihm vorher absprechen, dass du das jetzt sagen möchtest? Könnte schon. Mach es auch schnell. Also ich habe wirklich Sorge, dass du auch jetzt durch die Sendung das irgendwie an deine Tochter herankommt. Und das ist sehr, sehr unschön für sie. Ja. Besprich dich schnell mit deinem Mann. Kannst du deinem Mann erzählen, dass wir miteinander gesprochen haben? Wollte ich nicht so gern. Wolltest du nicht so gern? Okay, verstehe. Na gut, dann kannst du das ja verschweigen. Aber sprich mit deinem Mann das ab und führe ein Gespräch mit deiner Tochter, so schnell wie möglich. Ja, also ich war vor 10 Jahren, war ich bei einer Psychologin und dann habe ich mal, ich war wegen was anderem da und da habe ich das mal erwähnt. Mhm. Und mehr oder weniger hat sie mir ja dazu eigentlich keinen Rat gegeben, ob ich das meiner Tochter sagen sollte. Mhm. Sie hat wohl eher gemeint. Okay, die Sache liegt jetzt lange zurück und da gab es auch noch keinen Auftritt bei Domian. Aber der ist jetzt passiert. Der ist jetzt passiert, ja. Also, du weißt meine Meinung. Jetzt lass es mal sacken in dir und sprich mit deinem Mann und triff eine gute Entscheidung, hoffe ich. Ja? Ja. Meine Liebe. Dann wünsche ich alles Gute. Ja, dir auch, Domian. Und mach eine tolle Sendung, weiter so. Bleib uns gewogen. Ja. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss, Marie. Tschüss. Oh, die Marie war ganz unsicher, was sie machen soll. Aber ich glaube, sie muss es wirklich machen. 1.25 Uhr, hier ist Ludger. Und Ludger ist 51. Guten Morgen, Ludger. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ludger. Wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Und dir? Bestens. Na, das würde ich gerne. Weswegen rufst du an? Ich habe mich vor 4 Wochen von meiner Lebensgefährtin getrennt. Und das ist eine Erleichterung für dich? Und was für eine. Ich sag mal, das sind mehrere Gründe. Und zwar, ich sag mal, wir waren 8 Jahre zusammen, fast auf den Tag genau 8 Jahre. Nachdem wir uns kennengelernt haben, habe ich mich von ihr getrennt. Mhm. Und das Grausame der ganzen Geschichte war, oder die Erleichterung ist dann der positive Effekt davon, diese Frau leidet seit 28 Jahren an Bulimie. Oh je. Ja. Oh je, das heißt, die ganzen 8 Jahre bist du mit dieser Krankheit konfrontiert. Ja. Mit allen Facetten. Ja, und wenn ich sage, sie leidet, dann war nicht sie, die leidet, sondern ich war derjenige, der darunter gelitten hat. Mhm. Anfangs ist man noch voller Tatendrang und sagt sich, pass mal auf, das schaffen wir zusammen, da kommen wir durch. Mhm. Kriegen wir aber, ich sag mal, sie hat relativ wenig dazu beigetragen, den Kampf anzunehmen. Wie hast du denn ihre Bulimie erlebt? Wie du schon sagtest, in allen Facetten. Ich sag mal, Leute, die jetzt lange genug deine Sendung kennen, die werden wahrscheinlich oft mit dem Thema schon konfrontiert gewesen sein. Ja. Und ich sag's mal, das waren wirklich, was für mich am schlimmsten war, war der Abbruch von sozialen Kontakten. Meine Freunde haben sich von mir zurückgezogen, distanziert, weil sie genau wussten, sie haben mich nicht mehr besucht, selten nur noch miteinander telefoniert. Das ging sogar innerhalb der Familie. Ich sag mal, hat sie ihre Kontakte verloren, ihren Sohn verloren. Warum haben die Freunde mit dir den Kontakt abgebrochen? Weil die Frau bulimisch war? Warum? Ich sag mal, sie war so gesehen, habe ich anschließend immer drunter leiden müssen, weil meine Freunde hatten nie was gegen sie gehabt. Mhm. Ganz im Gegenteil, wo Party war, waren wir immer zusammen eingeladen. Hingehen durfte ich dann alleine, musste ich alleine, weil sie dann gesagt hat, alle wissen, dass ich Bulimie habe. Und sie fühlte sich dann immer beobachtet. Mhm. Aber warum haben die Freunde dann den Kontakt abgebrochen? Zu mir, haben nicht zu mir abgebrochen, sondern auch zu ihr. Ich sag mal, warum, kann ich dir so genau noch nicht mal sagen. Es ist irgendwie eingeschlafen, weil alles immer kompliziert war, wahrscheinlich. Ja. Und weil anschließend, ich sag mal, wenn diese Kontakte doch da waren, wenn ich mit denen telefoniert habe, mit den Freunden, oder wenn die mich besucht haben, dann war anschließend, habe ich Vorwürfe zu hören gekriegt. Von ihr, ja. Weil, ich sag mal, wenn du so als Angehöriger von so einer Bulimikerin, ich sag mal... Was für Vorwürfe hast du denn gehört? Was hat sie dir vorgeworfen? Ja, dass ich quasi sie offenbart habe, ich sag mal, oder den Freunden offenbart habe, dass sie Bulimie hat. Wobei jeder, ich sag mal, der zwei Augen im Kopf hatte, der hätte das gesehen. Der konnte sich eins und eins zusammenzählen. Ja. Hat sie denn in deiner Anwesenheit auch gefressen? Ohne Ende. Ohne Ende? Ohne Ende, ja. Hat sie in deiner Anwesenheit, also dass du es quasi irgendwie mitbekommen hast, dann auch sich erbrochen? Ich sag mal so, das war jedes Mal, ich habe jedes Mal mitgekriegt, wenn sie auf Toilette gegangen ist, ging die Tür zu. Mhm. Und wenn die Tür mal nicht zugegangen ist, dann ist sie höchstens auf Toilette gegangen, um sich zu waschen. Also beim Brechen ging jedes Mal die Tür zu. Dann wusstest du, jetzt tut sie es wieder. Jetzt bricht sie es wieder aus. Ja. Wie oft hat sie am Tag, oder wie oft kam das vor, dass sie gefressen und sich erbrochen hat? Tagsüber, ich sag mal, hat sie einmal nur gegessen, da hat sie eine Scheibe Brot gegessen, aber abends, also ab Abendessen kannst du sagen, so ab 19 Uhr, 20 Uhr ging das dann die ganze Nacht durch. Es ging, ich sag mal so, jeden Abend und dann die ganze Nacht durch? Ja. Das hat doch auch euch Unmengen Kohle gekostet. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Und ich sag mal, ich hatte vor gut zwei, drei, vier Jahren einen schweren Unfall gehabt. Sitzt seitdem im Rollstuhl, wegen Querschnitt gelähmt. Ach du je, das auch noch? Auch das noch, ja. Mhm. Aber ich sag mal, das ist eine Sache, gut, da muss man sich halt durch ihr Leben kämpfen oder sein Leben halt meistern. Aber das heißt, so viel Geld war dann bei euch auch nicht da, was aber dann ausgegeben wurde für Lebensmittel? Ja, ich sag mal, im Monat waren das, wir leben mit drei erwachsenen Personen im Haushalt und das waren so gute, nur für Nahrungsmittel und Genussmittel als Zigaretten, waren das so, ja, also mindestens 1.500 Euro im Monat. Wer war der Dritte im Haushalt? Das war die Tochter von meiner Lebensgefährtin. Also. Die hat sich aber aus der Bulimie-Geschichte total rausgehalten. Die hat das total nicht interessiert. Da war ihr die Mutter so weit von fern. Hat denn deine Lebensgefährtin in all diesen vielen Jahren ernsthafte Versuche unternommen, da rauszukommen aus der Bulimie? Sie war einmal in der Reha gewesen. Das ist ein bisschen wenig, ne, für so viele Jahre. Ja, ich sag mal, war 9 Wochen, wo sie damals weg war. Und ich sag mal, wenn irgendwelche Versuche waren, ich sag mal, dann war derjenige, der angeleiert hat, war ich derjenige. Ob das bei einem Psychologen, bei einer Gesprächstherapeutin war, wir haben mit Hypnosetherapie versucht und aber mal, das ging immer von dir, dann ging es von dir aus. Ja, also ich war derjenige, der für sowas verantwortlich war. Ruf du mal da an, mach du mal und guck mal, dass wir dann da einen Termin kriegen und. Kann man jetzt sagen, dass wenn sie keine Bulimikerin wäre, sofern man sich das überhaupt vorstellen kann, wärt ihr noch zusammen? Ich denke ja. Ja. Wie hat sie reagiert, nachdem du jetzt gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich gehe? Also, dann war ich natürlich der große Buhmann überhaupt. Mhm. Und für mich ein wahnsinnig prägendes Beispiel. Ich sag mal, nur mal ein kurzer Verweis auf die Demütigung, die ich dann im Nachhinein hier oder während der Zeit hier erfahren habe. Wie gesagt, ich sitze im Rollstuhl und ab und zu muss ich mich auf die Couch legen, um mein Gesäß zu entlasten. Mhm. Und nachdem ich ihr dann gesagt habe, pass mal auf, ich ertrage es nicht mehr. Mhm. Ich komme damit nicht mehr klar. Meine eigene Behinderung kostet mich so viel Kraft, ich muss mich um mich selber kümmern. Dann hat sie mir den Rollstuhl weggenommen und hat dann gesagt, jetzt kannst du vielleicht mal nachvollziehen, wie ich mich gerade fühle. Du raubst mir meine Lebensgrundlage. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist schon heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Das zeigt auch, dass alles kaputt war zwischen euch. Ja. Wohnst du denn jetzt noch in der Wohnung? Ja. Und wo ist sie? Sie ist ausgezogen. Mhm. Und ich muss sagen, mir geht es so gut. Ich sag mal, ich baue mir so die Wohnung, die ich jetzt hier habe. Ich sag mal, das ist ein Provisorium. Mhm. Also nicht gerade rollstuhlgerecht. Ich bin gerade dabei, mir ein Haus zu bauen. Ja. Absolut rollstuhlgerecht und... Ja. Mensch, Ludger, in den meisten Fällen sind die Leute ja immer völlig fertig und am Boden zerstört, wenn sie sich getrennt haben. Und du sagst, mir geht's wunderbar und ich lebe richtig auf. Das ist ja toll. Das kann ich dir sagen. Mann, das ist ja richtig ein neuer Lebensabschnitt für dich jetzt. Ja, und ich sag mal, das fing schon vor einer ganzen Zeit an. Wie gesagt, also emotional habe ich mich von dieser Frau schon, oder ich habe ja vor gut einem Jahr gesagt, pass mal auf, ich halte das nicht mehr länger aus, das geht so nicht. Mhm. Ende aus Mickey Mouse. Und von dem Tag an ging mir besser. Ich habe mich emotional von dieser Frau getrennt. Mhm. Hattest du ihr eigentlich schon vorher mehrfach angedroht, wenn du dich nicht änderst, dann gehe ich? Ja. Aber das hat sie nicht weiter interessiert und Nein. hat weitergemacht. Wie alt Nein. ist sie eigentlich? Sie ist 44. Ja. Ich habe ihr damals gesagt, pass mal auf, die Bulimie bringt dich mit Sicherheit um. Mhm. Und ich möchte nicht mit dieser Krankheit sterben. Mhm. Hat sie denn schon, nach so vielen Jahren, ist das ja eigentlich zu erwarten, dass sie schon irgendwelche Folgeerkrankungen der Bulimie hat? Also jetzt hier so wenn man so meint, hier so speiseröhremäßig eigentlich nicht. Die Zähne sind natürlich total miserabel gewesen. Mhm. Da habe ich ihr auch die Möglichkeit gegeben, die finanzielle Möglichkeit, ich sag mal, die Zähne sich neu machen zu lassen. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, materiell habe ich sie sehr unterstützt. Willst du oder wirst du mit deiner Ex irgendwie noch einen bekanntschaftlich-freundschaftlichen Verbindung haben, Kontakt haben? Ich denke mal bekanntschaftlich. Ich sag mal, es gibt sicherlich Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen, aber ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Und ich hoffe, dass sie irgendwo immer noch mal sagt, pass mal auf, danke, dass sie mir damals irgendwo... Ja. mal die Lampe angemacht hat. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Vielleicht rüttelt sie diese Trennung auf, dass sie endlich mal ernsthaft was in die Wege leitet zur Selbsthilfe. Vielleicht ja. hoffen wir das. Ja, das ja. hoffe ich für sie ja. mit, weil ich sag mal, das ist, wir waren sicherlich in Anführungsstrichen nur 8 Jahre zusammen, mhm. aber irgendwo, ich sag mal, war ja doch irgendwann mal das Herz dabei. Ja, ja. Und ich kann, ich sag mal, auch diese Frau jetzt so gedanklich nicht aus meinem Leben löschen. Mhm. Wobei, ich sag mal, ich merke, dass ich sehr wenig an sie denke. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Du glaubst gar nicht, ich sag mal, an dem Tag, wo sie ausgezogen ist, eine halbe Stunde später kam meine Freundin an. Ich sag mal, ich glaube, wir waren mit 10 Leuten hinter ihr. Die haben die Wohnung tiptop sauber gemacht, gereinigt und Aha. neue Möbel. Die haben meine Schränke eingeräumt. Das war phänomenal. Das war wirklich... Eine neue Zeit wurde angeknipst. Das kann ich dir sagen. Mann, ich sag mal, an dem Tag, ich sag mal, wo der Auszug war, da wurde ja so viel gelacht wie in 3 Jahren, die wir jetzt zusammen in dieser Wohnung gewohnt haben. Ludger, dann wünsche ich dir, dass in deiner Wohnung oder in deinem neuen Haus sehr viel gelacht wird in den nächsten Jahren. Das wird es. Ja, das wird es. Und dass du mit deinem Handicap auch klarkommst und nach vorne schauen kannst. Aber da habe ich keine Bedenken. Du wirkst sehr optimistisch. Da bin ich voll. Also da muss ich sagen, habe ich ja die weltbesten Freunde. Perfekt, so muss es sein. Dann wünsche ich alles Gute weiterhin und genieße jetzt dein befreites Leben. Mach ich. Alles Gute, tschüss. Danke für ein gutes Gespräch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, wir haben 1.36 Uhr und morgen gibt es ein Thema bei uns. Und das Thema heißt Rache. Ich möchte gerne mit euch über Rache und Rachegefühl und Rachegelüste sprechen. Wer von euch hat große Rachegefühle schon mal gehabt oder entwickelt und die Rache auch ausgelebt? Und was habt ihr gemacht? Wie habt ihr die Rache ausgelebt? Findet ihr es im Nachhinein gut, dass ihr das gemacht habt? Oder bereut ihr das vielleicht sogar, weil ihr ja vielleicht sogar eine Dummheit gemacht habt? Ja, man kann ja Rachegefühle haben auf Eltern, auf Ex-Partner, auf Freunde, auf den Chef, auf alles Mögliche. Also ich möchte gerne mit euch über Rache sprechen, auf wen, oder vielleicht gibt es im Moment auch jemanden, auf den ihr ein wirkliches Rachegefühl habt oder zu dem ihr ein Rachegefühl habt. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch über Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind wie immer die Leitungen geschaltet. Morgen auch zum Thema Rache. So, Freitemennacht jetzt weiter hier mit dem Paul und der Paul ist 23. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Paul. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Mein Problem, also da fällt es mir schwer drüber zu sprechen, das trage ich schon eigentlich mein ganzes Leben mit mir. Und zwar war ich immer der Dünnste und Kleinste und wurde von Anfang an immer gemobbt in meinem Leben. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, mit 15 Jahren mit dem Kraftsport anzufangen. Mhm. Und ich habe das dann ziemlich exzessiv betrieben und mit 17 Jahren angefangen, Steroide zu konsumieren. Mhm. Und ja, damit hat eigentlich der Teufelskreis begonnen. Jetzt bin ich 23 Jahre alt und dieser Sport beherrscht eigentlich mein komplettes Leben. Mhm. Ich habe dadurch nichts auf die Reihe bekommen. Alle Freunde, die ich, es waren weniger, aber alle Freunde, die ich hatte, dadurch auch verloren und stehe jetzt wirklich alleine da und weiß nicht mehr weiter. Deshalb wollte ich mich an dich wenden. Beschreib dich doch mal äußerlich. Wie siehst du heute aus? Also erstmal, wie groß bist du mittlerweile? 1,85 Meter. Ja. Ich habe damals mit 15, da hatte ich 50 Kilo gewogen, wurde deshalb auch gehänselt von den anderen. Mhm. Und ja, jetzt 8 Jahre später wiege ich 113 Kilo. Und das sind, das ist Muskelmasse vermutlich? Das sind, ja, Muskeln. Also das Problem ist nur, ich selber sehe das natürlich nicht so. Ich empfinde mich immer noch als schmal und dünn und einfach klein, ja. Wie viele Stunden am Tag trainierst du denn? Ich trainiere am Tag so 3 bis 4 Stunden. Aber mit dem Training ist es natürlich nicht getan. Also die Ernährung fließt da noch mit rein und natürlich auch der Steroidenkonsum. Das konsumierst du das Zeug jeden Tag? Jeden zweiten Tag. Also ich weiß nicht, wie sehr du mit dem Thema bewandt bist. Ein wenig. So. Ein normaler Sportler, der konsumiert in der Woche 250 Milligramm Testosteron, also das männliche Sexualhormon. Und momentan bin ich auf 2500 Milligramm, also die 10-fache Dosis. Du sagst, ein normaler Sportler konsumiert das. Was heißt das? Ein normaler Sportler nimmt das auch künstlich zu sich? Nein. Ja, also im Kraftsport jetzt, im Profibereich. Im Profibereich, aber im Amateurbereich muss das nicht sein. Ja, doch schon auch. Also viele Amateure nehmen das natürlich auch, nur verfolgen die dadurch natürlich andere Ziele. Also selbst das, diese 250 Milligramm, sagst du gerade, ne? Ja. Sind schon zu viel, weil es eine künstliche Hinzuführung in den körperlichen Hormonhaushalt ist. Und du nimmst 2000 Milligramm. Also man kann sagen, diese 250 Milligramm, wo gängige Dosis sind, sind schon das Hundertfache, was der Körper selbst produziert. Also, welche Nebenwirkungen haben diese, ich nenne es mal, es ist ja eine Form von, ist ja eine Droge, kann man sagen. Welche Nebenwirkungen? Die Nebenwirkungen, also es gibt leichte Nebenwirkungen, zum Beispiel Haarausfall oder Akne, die man bekommt. Und schwere Nebenwirkungen sind zum Beispiel Aggressionen. Ich habe auch schon meine Mutter mal ziemlich heftig geschlagen wegen diesen Aggressionen. Und eigentlich das Marginalste, was ich so bekommen habe, war vor 2 Jahren mit 21 eine Gynäkomastie. Das heißt? In der Szene nennt man das Bitch-Tits. Das sind diese Verweiblichung der Brüste. Das musste auch operiert werden. Obwohl du männliche Sexualhormone zu dir nimmst. Verweiblichen die Brüste. Das Problem ist, wenn man die Steroide, also gezielt Testosteron konsumiert, dann stellt der Körper natürlich die Eigenproduktion ein. Mhm. Und wenn man die dann wieder weglässt, dann ist der Östrogenspiegel zu hoch. Mhm. Und da kann die Verweiblichung kommen vom Körper. Man verliert wieder Kraft und Masse und auch diese Nebenwirkungen wie die Gynäkomastie. Welche Wirkung hat das auf deine Potenz? Das ist natürlich auch eine Nebenwirkung. Fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Meine Libido ist wirklich seit geraumer Zeit komplett weg eigentlich. Also untenrum funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Die Hoden sind natürlich klein und ja. Ich hatte neulich einen jungen Mann hier in der Sendung, der Ähnliches mir erzählte. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, Mensch, du willst durch deinen Sport, willst du eigentlich männlich dastehen und du wirst genau das Gegenteil. Du verlierst deine Männlichkeit dadurch. Der hat das allerdings nicht so extrem betrieben, wie du es betreibst. Das klingt ja alles hochbedenklich, was du mir erzählst. Auf jeden Fall, ja. Ich bin mir auch bewusst über die gesundheitlichen Folgen. Ja. Und was ich dir jetzt noch nicht erzählt habe, ich habe damals mit 15 Jahren war ich auf dem Gymnasium, auch wirklich sehr, sehr erfolgreich eigentlich. Und dann hatte ich diesen Einbruch und habe mit dem Kraftsport angefangen und dadurch die Schule dann abgebrochen letztendlich, weil der Sport hat mein Leben komplett vereinnahmt. Mhm. Ich habe all meine Zeit für den Sport aufgewandt. Und bist du denn heute berufstätig? Nein, also ich habe danach viele Praktika gemacht und auch eine Ausbildung zum Konditor angefangen. Mhm. Aber das habe ich alles wieder abgebrochen. Und von was lebst du denn? Ich wohne bei meinen Eltern. Und lässt sich da so durchfüttern? Ja, ich habe viele Nebenjobs gehabt, aber zum Beispiel, ja, was auch sehr ironisch ist, ich habe beim Rewe im Lager gearbeitet und habe dann immer so Fleisch währenddessen konsumiert, also während dem Betrieb, um den Eiweißlevel hochzuhalten und bin deswegen rausgeflogen. Und ja. Also, das klingt wirklich alles dramatisch, finde ich. Ich wiederhole mal. Ja, Entschuldigung. Ich wollte erstmal nochmal zu das Dramatische für mich, was ich jetzt als Außenstehender höre. Du ruinierst deinen Körper, du machst deine Gesundheit kaputt, du nimmst dir deine Männlichkeit, du machst dir dein ganzes Leben kaputt, indem du nichts auf die Reihe kriegst, das heißt keine Ausbildung gemacht hast, keinen Schulabschluss gemacht hast und nicht zuletzt, eigentlich hätten wir damit anfangen müssen, du hast deine Mutter schon geschlagen, wie schlimm. Wie schlimm. Ja, das beschäftigt mich auch immer noch. Wie schlimm. Und das ist eben auch eine Folge von diesen Substanzen. Da müssen doch alle Sirenen in deinem Inneren müssen doch eigentlich dröhnen und pfeifen, dass du aufhörst und dass du was veränderst in deinem Leben. Weißt du, Domian, ich bin ja eigentlich auch gar nicht so. Ich war ja immer ein sehr sensibler, schüchterner Junge und im Endeffekt, ja, haben die Steroide das aus mir gemacht. Das Problem ist nur, ich habe schon oft versucht, damit aufzuhören, aber ich fühle mich da so klein und schmächtig und nackt und dann kommen wieder diese Wunden von damals, wo ich einfach gemobbt wurde und dann fange ich es halt doch wieder an. Okay, die Ursächlichkeiten sind jetzt klar. Übrigens noch eine Frage vorab, bevor ich das sage, was ich sagen will. Du hast auch keine Freundin? Nee, ich hatte immer mal wieder Bekanntschaften, aber... Was will auch eine Freundin mit dir, wenn du nicht mit ihr schlafen kannst? Eben, logisch. Und auch zu der Zeit, wo die Libido noch da war. Ich verbringe so viel Zeit im Studio und bin in dieser Thematik drin, dass da auch gar keine Zeit für irgendwelche emotionalen Bindungen bleibt. Das ist natürlich auch traurig und schade. Paul, ich finde, du musst jetzt wirklich radikal die Notbremse ziehen. Du bist in einer Sucht, du bist in einer schweren Abhängigkeit. Das hat seine Ursächlichkeiten, das hast du gerade erklärt. Alles klar. Ich glaube, das ist sogar ein Fall, wo du in eine Klinik gehen solltest für mehrere Wochen. Dass da muss ich was dazu sagen, Domian. Ich war schon mal in der Psychiatrie und habe dort ein Erstgespräch geführt. Mhm. Und das Problem ist, die Medizin sieht es gar nicht als wirkliche Sucht an. Wie jetzt zum Beispiel eine Drogensucht oder Alkoholsucht. Mhm. Und ich habe dann eine ambulante Therapie begonnen und habe die aber nach 2 Wochen abgebrochen, weil ich mich da überhaupt nicht verstanden gefühlt habe. Ich glaube auch nicht, dass die Psychiatrie für dich der richtige Ort ist, sondern du musst in eine psychosomatische Klinik, die vielleicht sich auch mit den spezifischsten Suchterkrankungen beschäftigen. Ob das nun eine anerkannte Suchterkrankung ist oder nicht, finde ich es erstmal nebensächlich. Die Tatsache ist, dass du in dieser Sucht drin hängst, dass du nicht anders kannst. Und das ging auch schon so weit, die Steroide, die sind natürlich auch teuer und hochpreisig und wenn ich dann keinen Nebenjob hatte und meine Eltern haben mir natürlich auch den Geldhahn zugedreht, da habe ich auch schon mal körperliche Gefälligkeiten angeboten. Also es fällt mir schwer darüber zu reden, aber wirklich so weit war das schon, um einfach nur diese Steroide mir dann finanzieren zu können. Das heißt, du hast dich prostituiert? Ja. Vor Männern? Ja, das anfangs ging es halt nur um Bilder irgendwie und dann, naja, hat sich das halt entwickelt immer mehr und mehr. Ja, das okay, also noch ein Punkt mehr, wo wir aber jetzt... Aber das ist jetzt nicht die eigentliche Problematik, ich meine... Die ist mir schon klar. So, Paul, jetzt wirst du von uns beraten, was vielleicht, oder welche Art von Klinik für dich in Frage käme. Okay. Und wir können dir nur so einen Wegweiser an die Hand geben. Alles Weitere musst du dann selbst machen. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz schnell, ganz radikal eingreifen musst. Sonst gehst ja, du das sehe ich auch so. Ja, sonst gehst du vor die Hunde. Das glaube ich auch. Und das ist sehr schade. Du hast jetzt noch die Chance, du bist erst 23, du hast jetzt die Chance, all das, was du vermasselt hast, wieder rauszuhauen und vielleicht einen Schulabschluss nachzumachen, eine Lehre oder studieren oder weiß ich was. Jetzt kannst du es noch. Ich möchte ja was aus meinem Leben machen und nicht nur in der Muckibude abhängen die ganze Zeit. So, genau, genau. So, Paul, du legst auf, wir rufen dich an und alles Weitere gleich im Hintergrund, okay? Okay, super, Domian, vielen Dank. Ich möchte auch noch sagen, deine Sendung ist wirklich super da. Dankeschön. Da freue ich mich, wenn ich sehen kann, wie du den Leuten hilfst. Ich hoffe sehr, dass wir dir auch helfen können. Das hoffe ich wirklich, weil das ist schon schwierig in die Situation, in der du bist. Aber die ist nicht aussichtslos, das kannst du schaffen. Danke sehr, das motiviert mich jetzt. Ja, sehr gut. Dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke sehr. Tschüss, Paul, ciao, tschüss. Hier ist Frank. Frank ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Frank. Schön, Hi. Dass du da bist. Was geht's? Ja, ich habe gerade schon mit deinen Jungs gequatscht und die haben das Ganze ein bisschen so mehr auf die technische Ebene geschoben. Ja, wie soll ich das erklären? Also meine Frau vögelt mit dem Nachbarn. Ich bin seit 9 Jahren mit ihr verheiratet und seit ungefähr 4 Wochen bumst die halt den Nachbarn. Woher weißt du das? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich mit deinen Jungs gerade eben schon besprochen habe. Wo weiß ich das auch? Also das fing an, dass 50, 60 WhatsApps am Tag kamen. Das Handy macht nur pling, pling, pling, pling, pling. Und dann habe ich mir das halt nachts mal geschnappt, habe da mal reingeschaut und habe gesehen, alles gelöscht und den Namen des Nachbarn gesehen, zuletzt online an und um so und so viel Uhr. Mhm. Und sagen wir mal so, ich kenne meine Frau, die ist ein gebranntes Kind, was das Thema anbelangt. Also es gab schon öfters Ausscheren von ihrer Seite? Ja, Ausscheren ist nicht ausgedrückt. Also es gab da schon mal ein gewaltiges Ausscheren kurz vor unserer Hochzeit. Ja, das ist richtig. Und deswegen bin ich da dann, oder um es anders auszudrücken, ich kenne meine Frau besser als sie sich selbst. So würde ich es mal einfach beschreiben. Okay, jetzt hast du mir aber noch nicht richtig erklärt, wie du es handfest dann rausbekommen hast. Genau. Also, ich habe sie natürlich damit konfrontiert. Ich sage, pass mal auf, Folgendes gefällt mir hier nicht und das passt irgendwie nicht. Und habe auch den Herrn Nachbarn konfrontiert und sage, pass mal auf, kann das denn sein, dass du denn... Also, kleines Beispiel. Meine Frau geht vor 3 Wochen nachts nur in einer Unterhose bekleidet nachts aus dem Haus um 1.15 Uhr. Die würde mich stutzig machen. Ja, mich auch. Und kommt ungefähr 1 Stunde später wieder rein. Nur mit der Unterhose bekleidet? Genau. Also sie hat auf gut Deutsch, sie ist splitterfasernackt, hat nur eine Unterhose angeht, nachts um 1.15 Uhr aus dem Haus und kommt 1 Stunde später wieder rein. Ja, als aufmerksamer Ehemann hast du sicher gefragt, Schatz, wo warst du? Genau. Und was sagte Schatz? Und Schatz sagte, du, ich war nur mal nebenan eine rauchen. Ich sage, so? Also so, wie du jetzt angezogen bist? Und sie sagte... Ja, mein Gott, ja. Ich hatte doch eine Jacke drüber. Das stimmt natürlich, sie hatte ein leichtes Jäckchen drüber. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja, und genau. Nebenan eine Rauchen heißt nebenan beim Nachbarn. Genau. So, wenn ich nebenan eine Rauchen gehe, ich rauche nicht, das kommt da hinzu, sie übrigens auch nicht, was der Klopper ist dabei, dann da dauert das vielleicht 3-4 Minuten, aber nicht eine Stunde. So. Und das Schöne ist, dass seine Frau zu diesem Zeitpunkt aber auch weg war. Also wenn die ausgeht nachts, dann kommt die vor 6-7 Uhr morgens früh nicht mehr wieder. So, das nur so der eine kleine Hinweis. Dann die andere Geschichte, dann habe ich das mit dem Handy halt rausgefunden, dass da halt den ganzen Tag diese Nachrichten eingehen. Und dann habe ich Folgendes getan. Und das könnt ihr jetzt alle wieder scheiße finden. Ich fand das gut, bin ich ganz ehrlich, stehe ich dazu. Erstens mal, das Handy gehört mir, ich bezahle das, es läuft auf meinen Namen, ist mein Vertrag, also das schon mal, damit das rechtlich auch einwandfrei ist. Ja. Ich habe eine Spionagesoftware auf diesem Handy installiert, die nennt sich M-Spy. Eine Spionage? Ja. Software, wie funktioniert die? Das ist der Hammer. Man muss das Handy, es ist ein Android-Handy, dazu muss man das routen. Das ist ein sehr schwieriger Vorgang. Dabei habe ich das Handy fast 2-mal total kaputt gemacht, war das wirklich sehr, sehr schwierig. Ist für jemand, der da nicht furchtbar viel Ahnung von hat, und dazu gehöre ich. Letztlich habe ich es dann aber hinbekommen. Das heißt, diese Software, die lockt alles mit. Das heißt, die lockt sämtliche Tastaturanschläge mit, sämtliche Anrufe, sämtliche SMS, sämtliche WhatsApp, sämtliche Streamer-Nachrichten, alles. Was heißt, sie lockt Anrufe mit, nimmt sie die Anrufe auf? Ja, zumindest das, was derjenige, der an dem Telefon selbst spricht. Ach, das kann man nachhören hinterher. Das kann man nachhören, genau. Das ist in dem Gerät gespeichert dann? Das ist in dem Gerät gespeichert und du siehst es nicht. Mhm. So, und dann? Was ist dann weiter passiert? Ja, was dann weiter passiert? Dann habe ich natürlich die diversen Nachrichten dann entsprechend sichern können. Mhm. Und wenn dann da drin steht, er fickt mich so geil zum Orgasmus wie noch nie jemand zuvor, dann muss ich mir nicht weiter Fragen stellen, oder? Das ist klar. Was hast du gehört auf dieser, was hat das Handy aufgenommen an Sprache? An Sprache hat es entsprechend aufgenommen, dass sie halt bestimmten sehr vertrauten Freundinnen erzählt, wie geil er sie halt durchnudelt, auf gut Deutsch, und wie sehr sie in ihn verknallt ist. Und da kommt nämlich das nächste Problem. Ja, also ich glaube, das Problem wäre jetzt schon, nachdem du das nun rausbekommen hast auf illegalem Wege, um es nochmal auszudrücken, hast du sie doch damit konfrontiert. Genau. Und was ist nun? Was sagt sie? Was sagt sie? Sie sagt, das ist totaler Schwachsinn, das ist nicht mein Handy. Und mein Handy war auf jeden Fall an dem Tag, an dem Ort nicht geortet. Und das habe ich auch niemals gesagt. Das sagt sie. Also sie streitet es ab. Obwohl, natürlich. Obwohl alle Indizien jetzt dafür sprechen. Genau. Was für eine komische Ehe führt ihr? Ja, das frage ich mich jetzt auch mittlerweile. Wieso kannst du überhaupt bei der Frau noch sein, nachdem jetzt so viel Wissen auf dem Tisch liegt? Du, das kann ich nur aus einem Grund, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin, sagen wir es mal so, ich bin finanziell so schlecht gestellt momentan, dass ich mir einen Aufzug momentan nicht leisten kann. Das ist der einzige, Grund, bin ich ganz ehrlich, das ist der einzige Grund. Zwischen euch muss doch entsprechend schlimme Spannung jetzt herrschen. Sie, ja, und jetzt komme ich ja zum nächsten Punkt, den dann die Jungs nämlich gerade eben nicht hören wollten, also die im Vorgespräch waren. Der Typ hat sie dann dermaßen unter Druck gesetzt und hat gesagt, ich werde mich erst zu dir bekennen, wenn du deinen Mann aus dem Haus geschmissen hast. Jetzt wusste sie natürlich nicht, wie sie das machen soll und fing dann an, folgende perfide Taktik durchzuziehen. Das heißt, sie fing dann an. Woher weißt du, dass er das so wünscht? Ja, weil ich das ja gelesen habe. Was hast du gelesen? Was hat er geschrieben? Okay. Wir stellen es nur nochmal klar. Okay. Ich kann es als nachlesen. Und dann fing sie halt an, eines Abends in der Küche, das ist noch ganz lange her, 2 Wochen her, das sogar Beweis wurde es davon. Also ich stehe in der Küche bei uns, brate mir da ein Spiegeleichen und dann kommt sie auf mich zu, fängt an, mich zu beschimpfen, dass ich eine Wurst bin, Weichei und dies und das und weiß nicht was alles und fängt an, auf mich einzuschlagen, wie ein Bekloppter. Mhm. Und ich denke mir so, hallo, was ist denn jetzt los? Mit den Händen. Mit den Händen. Mhm. Erstmal nur mit den Händen. Schlägt da auf mich ein. Irgendwann kommt der Fleischklopper dazu aus der Schublade und dies und das. Ich habe blaue Flecken an Armen, am Bauch und sonst wo und die kloppt da auf mich ein. Irgendwann kommt unser 8-jähriger Sohn dazu, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil der saß im Wohnzimmer, hat es mitbekommen, also eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Mhm. Kommt dazu, schreit nur noch rum, sie kloppt auf mich ein und dann, bin ich ganz ehrlich, das erste Mal seit 2 Jahren, weil sie macht das schon öfters, das muss ich dazu sagen, das erste Mal seit 2 Jahren ist mir dann wirklich mal die Hand ausgerutscht oder auf gut Deutsch, ich habe mal den Mumm gehabt, ihr einen so reinzuhauen. Das sind doch schreckliche Verhältnisse, Frank. Das sind doch ganz schreckliche Verhältnisse. Genau, jetzt geht's weiter. Dann war 4-5 Tage Ruhe. Ich habe mich auf den Dachboden bei uns zurückgezogen, habe gesagt, okay, komm, lass mich bitte in Ruhe. Ich weiß, ich kann hier nicht weg, aber lass uns bitte hier in Ruhe vernünftig miteinander umgehen. Geh auf den Dachboden. Leb da oben auf dem Dachboden. Da habe ich meinen Fernseher, alles, meine Couch und weiter. Also ich lebe quasi wie so ein Aussiedler da auf dem Dachboden, ja. Und um 1.15 Uhr plötzlich tritt die mir halt die Tür da ein. Es macht nur Balla, Balla, Balla. Ich mache die Tür auf. Da kommt die da rein und fängt an zu schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. In einer Lautstärke, das glaubst du gar nicht. Ich denke, was ist denn mit der Freundin los? In der Zwischenzeit, beide Kinder, du musst überlegen, der Kleinste ist 4. Der Große, es gibt 2 Kinder. Der Kleinste ist 4. Wieso schreit sie Hilfe, Hilfe? Ja, pass auf, jetzt kommt. Der Kleinste ist 4, der Große ist 8. Die kommen beide hochgerannt, Treppe hoch und rufen nur, Mama, Mama, Mama, was ist mit dir? Weil ich mittlerweile ihr den Mund zuhalte, weil sie am Schreien ist wie eine Bescheuerte, eben um Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Was ist das jetzt? Was soll die Geschichte? Ja, pass auf. Jetzt sind beide Kinder oben, sehen, dass ich ihr den Mund zuhalte, den habe ich jetzt tatsächlich zugehalten, weil mich... Achso, dann haben die Kinder gedacht, dass du ihr irgendwas antust. Genau, die Kinder sollen natürlich denken, ich würde ihr einen auf die Schnauze hauen, also auf gut Deutsch. Pass auf, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so eine Horrorwelt, die du uns hier gerade schilderst. Genau. Da muss man raus. Und da gibt's auch immer Mittel und Wege, auch wenn man wenig Geld hat, da rauszukommen. Es gibt keinen Grund, weswegen du da bleiben solltest. Ja, aber welchen denn? Ja, das nimm mir doch bitte ein. Gut, das ich bin so hilflich. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Okay, das können wir dir gleich sagen. Es gibt auch dafür, ich weiß nicht, du bist nicht berufstätig im Moment. Doch, ich bin selbstständiger Handelsvertreter, das ist ja die Scheiße. Okay, ja. Dann hast du doch ein Einkommen. Ja, scheiß drauf. Wie scheiß drauf? Was heißt ja, das? Ja, ich habe den einen Monat habe ich so viel, den einen Monat habe ich so viel, den einen Monat habe ich so viel. Also das heißt, ich hab zu wenig, um mir abzuhauen. Okay, aber dennoch muss es Mittel und Wege geben. Das gibt's ja gar nicht. Das würde ja bedeuten, dass du dich da in der Situation jetzt einleben musst und das für längere Zeit aushalten musst. Ja, aber das geht doch gar nicht. Was geht gar nicht? Ich kann doch hier gar nicht bleiben letztlich. Ja, eben, das meine ich ja. Deswegen finde ich, wir werden dich gleich noch beraten, wo du auch noch Erkundigungen einziehen kannst, dass du da raus musst. Das hältst du doch gar nicht aus. Natürlich nicht. Ja. Ich gehe hier zugrunde. Ich bin am Ende, ja. Jürgen. Ich kann nicht mehr. Ja, das glaube ich. So, deswegen werden wir dich jetzt zurückrufen, Frank, und dir die entsprechenden Infos an die Hand geben. Und da musst du denen nachgehen in den nächsten Tagen, okay? Okay. Wir rufen dich an, du legst bitte auf. Alles klar. Okay, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, ciao. Frank. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohnke. Und dann nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Rache. Wer von euch hatte schon mal heftige Rachegefühle? Wer hat aus Rache schon mal etwas getan? Vielleicht auch etwas sehr Schlimmes. Vielleicht bereut ihr das. Wer von euch steht kurz davor, etwas aus Rache zu machen? Und wer von euch war schon mal Opfer von Racheaktionen und wie ist es euch dabei ergangen? Also das Thema morgen heißt Rache. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Kollegen an den Telefonen und nehmen eure Anrufe entgegen. Die kostenfreie Nummer ist 0800 220 50 50. Bin sehr gespannt auf die Sendung morgen. Rache, Rachegefühle, Rachegelüste. Und ich hoffe, dass wir morgen auch pünktlich sind. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.